Willst du eine Szene droppen? Ich kann ewig jetzt weiterreden. Ja. Wahrscheinlich sagst du immer ja. Ja. So, weil sieht so aus, wir ja übereinstimmen. Ich versuche keine Szenen zu früh zu sagen, um damit nicht andere wegfallen. Beziehungsweise du sie zuerst nennst. Wobei... Nur ganz kurz, es sind auf jeden Fall zwei Szenen, wo ich weine. Olifanten und der Ritter Rohirrim. Ja, also Ritter Rohirrim bin ich voll dabei. Bei den Olifanten, gut, weiß ich jetzt nicht, wo ich weine. Ich muss wirklich immer das so runterschlucken. So. Ja, klar. So. Ich muss mich immer so unter Kontrolle halten, damit ich nicht komplett aufgelöst bin, wenn ich das sehe. Wann kommen denn eigentlich mal die Adler dazu, überlege ich mir gerade. Die kommen am Schwarzen Tor. Die kommen am... Stimmt, die kommen erst... Am Schwarzen Tor, ja. Also die Adler finde ich immer toll. Das fand ich auch. Das haben sie auch im Hobbit war das mal einer der Elemente, die mich auch... Man muss jetzt sagen, die Adler kriegen immer eine Menge Hate. Wer kriegt die Adler? Die Adler kriegen immer eine Menge Hate. Weil sie zu krass sind? Weil sie zu krass sind. aber also wer die Bücher gelesen hat, versteht ja den Sinn unter den Adlern. Mhm. So. Also sie sind ja gerade auf 3 oder 4 kleine Gefallen schuldig, glaube ich. Und das sind alle, die du auch siehst, halt in den Filmen. Ja. Aber was... was Nee. Okay, dann sage ich. Was ich sofort droppen würde, wo ich... Achso, nee, ich wollte auch was droppen. Dann drop. Okay. Leuchtfeuer. Ja, oh, ja. Da heule ich auch. Da kann ich heulen, wenn sie die entzünden und es da lang läuft von einem zum anderen. Das ist... Die Musik da ist auch so unglaublich. Phänomenal. Ja, ja. Gondor ruft um Hilfe und Rohan wird antworten. Das ist wunderschön. Ja, gut. Dann, die Zeit ist gekommen, Reiter Rohans. Mhm. Eide habt ihr geschworen, nun erfüllt sie alle für Heer und Land. Und dann reiten sie los, außerhalb Edoras raus. Was ich sofort droppen würde, und was auch einfach, ja, also das ist, finde ich, die schönste Szene. Obwohl, nee, es ist nicht ganz die schönste Szene, aber sie ist inszenierungsmäßig, finde ich, die größte Leistung. Obwohl, dann nehme ich den Ritter Ruin raus. Ich kann es nicht sagen. Aber also gut, ich sage einfach, ich liebe diese Szene. Und das ist, wenn Gandalf Pippin erzählt, was nach dem Tod kommt. Das stimmt. Das rührt mich jedes Mal zu Tränen. Und das ist bei so einem Thema, das schafft auch kein anderer Film so in dem Sinne. Also ohne, dass es irgendwie kitschig ist, weil man könnte es, wenn es nicht Gandalf sagen würde, würde es kitschig klingen. Würde es ganz schlimm klingen. Aber so ist es perfekt. Und so sagt man auch, ja, so soll es auch sein und so ist gut. Ja. Es ist, vor allem, wenn man, es fällt mir voll schwer, mich zurückzuhalten, verdammt nochmal. So, wenn man einfach mal über das Filmische redet da, ist das so gut, weil du bist in dieser Schlacht und es ist ohrenbetäubend und laut und vor allem die Szene, die ist mir später als so Film angefangen habe zu studieren und alles, ist mir so bewusst geworden, wie krass das gemacht ist, dass der Ork hämmert gegen dieses Zwischentor. Mhm. Und Pippin sagt dann so, ich hätte nie gedacht, dass es so endet. Ja. Und dann erzählt er ihm das und während er ihm das erzählt, faden die Geräusche langsam raus und es fängt diese unglaublich wunderschöne Musik an. Mhm. Und du hörst, wie er darüber redet, über das Jenseits und dann ist es und es alles ist wunderschön plötzlich. Also Peter Jackson schafft es in 20 Sekunden von super schlimm zu wunderschön. Ja. Und dann sagt er ja, also ist es nicht schlimm? Nein, ist es nicht. Und dann macht's Bumpf. Ja. Und alles ist wieder weg und ist wieder drin in der Schlacht. Und ich, wow, bin ich jedes Mal komplett weg. Das ist, und vor allem, also ich glaube, was auch Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs so emotional macht, ist dieser Payoff von allem, dieser Abschluss von allem. Und da bei der Szene heule ich, also ich muss mich jetzt schon zurückholen, halten, gedacht habe. Ja, stimmt. Und aber das ist bei mir auch. Die muss ich jedes Mal wirklich schlucken und muss halt, es ist unglaublich. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich das gucke, auch egal mit wem, da weine ich auch einfach, weil ich hasse es, mich da zurückzuhalten. Ja. Ich kann das auch fast gar nicht. Nee, würde ich auch nicht machen. Ja, du kannst ja. Ja, ich überlege. Also, ich finde auch den Erzählstrang um Denethor toll. Also, alles von eigentlich so mieser Charakter hin, ne? Bis Pippin steht da und singt das Lied, was auch... was auch grandios ist. Ja. Vor allem im Deutschen finde ich es auch... wundervoll. Besser als im Englischen. Und manchmal singe ich das sogar für mich so, weil ich es einfach so schön finde. Das ist Wunderbar. Und dann auch am Ende mit Faramir und Boromir. Faramir finde ich auch toll, wie er das macht. Mhm. So. Und dann noch auszieht, noch die letzte Schlacht, auch wenn sie Richtung Osgiliath reiten, auch wenn es... Das ist auch, ey, das ist schnittmäßig so eine Geniearbeit zwischen den Reitern, genau. Pippin und das Essen, das gebrochen wird immer und so weiter. Genau. Und wenn dieses Lied anfängt und diese Stille, das ist unbeschreiblich, das ist atemberaubend. Und ich weiß ja genau, in dem ersten Trailer zu Battle of the Five Armies war das Lied doch drin. Kann sein, weiß ich gar nicht. Also das wusste niemand und es fing plötzlich an. Und wirklich, und es hat mich unerwartet getroffen, als ich den Trailer erstmal gesehen habe. Und ich habe so geflennt. Ja. Ich habe so geflennt, weil es war so das letzte Mal Mittelerde. Mhm, auch wenn die Hobbit-Filme nicht so gut waren, es war das letzte Mal Mittelerde. Und Bilbo sagt diese unglaublich guten Sätze. Er sagt, someday I will remember everything. The good, the bad, the people who live und die, die es nicht geschafft haben. Und dann ist Stille und dann fängt dieses Summen schon an von dem Lied und dann kommt Pippins Stimme rein. Und da habe ich instant geweint. Ja. Also ich konnte es kaum verkraften. Das war wirklich so viel. Und ich habe es meinem Kumpel gezeigt und meinte, hier ist der erste Trailer. Also der kam raus, als ich gerade bei ihm war. Mein bester Kumpel, genau, der auch mein dritter Rohirrim ist die beste Szene. Und ich meinte, ich sage dir nicht, guck's dir an. Mhm. Und ich mache an und er guckt, er hat instant geweint. Also sofort. Dann muss ich es auch nochmal gucken. Vielleicht habe ich den gar nicht gesehen. Wo das Lied halt kam, hat er angefangen zu weinen. Ja. Und die Szene ist Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und wie sie die Bogen spannen und er singt aber noch und dann endet es damit. Mhm. Ohne Gunst. Ja, grandios. Und auch Denethor dann am Ende, wie er dann, wo man so seine Augen nochmal sieht, wo er dann schon fast in Flammen steht und dann darunter rennt, ist natürlich auch grandios. Ja. Und dann sagt Gandalf noch, so geht Denethor, Equelions Sohn, dahin. Genau. Mhm. Das ist auch wunderbar. Wundervoll. Ja, gut. Was ich denn sofort als nächstes eigentlich sagen würde, also was ich einfach immer geliebt habe, war, dass es nicht so eine emotionale Szene ist, wo Aragorn, Legolas und Gimli ankommen mit den Geistern. Das war für mich einfach immer, weil ohne Mist, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe und so weiter, wusste ich das schon gar nicht mehr. Und die Schiffe kamen und ich dachte so, oh, verdammt nochmal. Und dann springen sie da runter und rennen los und dann kommt die Geisterarmee und eigentlich total OP, weil die Geisterarmee kann eigentlich alles töten, was auch die Geisterarmee ist. Das geht auch plötzlich alles so schnell, ne? Und dann auch, und natürlich dann auch die Szene mit Legolas, wo er den Olifanten Single Kill quasi macht und mit den drei Pfeile am Ende, ne? Ja, ich glaube, es sind zwei. Nee, es sind drei. Es sind in mindestens den Kopf? Drei. Ja, es sind mindestens drei. Ich meine, es sind zwei so nebeneinander. Nee, zwei nebeneinander sind in den Troll in Herr der Ringe die Gefährten. Ich glaube, in denen sind es drei. Na gut. Du guckst heute Abend. Genau. Da kannst du ja sehen. Ich wette 10 Euro drauf, dass es drei sind. Aber, okay. Das gehe ich übrigens ein, die Wette. Gut. Wenn die ernst gemeint ist. Ja, 10 Euro, dass es drei sind. Okay. Nee, das ist alles wunderbar und geil und keine Ahnung und es ist alles wunderschön. Ja. Wirklich. Und auch, wo ich jedes Mal, wo Grond, der Hammer der Unterwelt, vorgefahren wird, denke ich jedes Mal, also dieser Riesen-Rambock. Ach so, ja. Ja, dieser riesengewaltige Giganten-Rambock, denke ich mir auch jedes Mal, boah, ihr kranken Menschen, also wo dieser geile Chant kommt, dieses Grond, Grond, und das Ding wird vorgefahren, wo du dir einfach nur denkst, wow, und es sieht so krass aus, und es ist scale-mäßig einfach so nicht in Wort zu fassen, wo du einfach siehst, wie die Trolle, wie 20 Trolle dieses Ding mit voller Anstrengung ziehen müssen, damit sie es ein bisschen nach hinten bewegt, weil es so eine riesige Wucht hat. Und du siehst denn so, da gibt es eine Aufnahme quasi seitlich, neben halt Grond, wo du die Ork siehst, die auf dem Gestell von Grond stehen. Und Grond fliegt quasi hinter ihnen nach vorne. Und wo du einfach den Scale siehst, dass so ein kleiner Ork ist so ein 20, also Grond so groß wie die verdammte Titanic. Ist auch nie so aufgefallen, wahrscheinlich, weil ich habe die Filme ja oft gesehen, aber damals noch oft auf kleineren Bildschirmen oder so. Ich muss den nochmal richtig groß. Guck sie mal auf groß an, das ist unglaublich. Aber ich habe die auch in guter Qualität, Top-Qualität da. Ich wollte gerade sagen, also alles andere. Den Film muss man auch in guter Qualität haben. Klar. Oh Gott, es gibt so viele. Dann mache ich weiter. Ja. Eine Szene, die irgendwie erst später ich toll fand. Und ich glaube, er singt im Deutschen und im Englischen, ich glaube, er singt auf Elbisch am Ende. Und mittlerweile finde ich das toll. Also Aragorns Krönung. Wenn Aragorn anfängt zu singen. Irgendwie finde ich seine paar Zeilen, dieses tiefe, murmelnde. Das finde ich grandios. Und das hätte noch viel länger sein müssen. Aber dadurch, dass es nur so kurz ist, ist es auch so unglaublich gewaltig. Ja. Und wo... Und sich dann natürlich alle, wo alle auf die Knie gehen, ist natürlich auch. Das, ich wollte es gerade sagen. Dann das stehen ist, sie da. Ihr kniet von niemandem. Ich muss jetzt schon wieder kämpfen. Das ist wirklich eine Szene, da bin ich dahin. Ja. Also wo ich auch. Die dastehen und er sagt, meine Freunde, ihr verneigt euch von niemandem. Ja. Und dann knien sich alle hin und dann kommt die Musik mit voller Wucht und Lautstärke nochmal rein und alle knien nieder und denkst einfach, boah. Ich denk's einfach nur, wow, das ist Und das haben später, glaube ich, auch nochmal Filme gemacht, das klappt nicht mehr, aber da ist es perf, ist es. Vor allem sind diese kleinen Wesen, es sind diese kleinen Menschen, die so mutig sind und alle knien da immer nieder und vor allem wie auch Aragorn das sagt, so ihr verneigt euch von niemandem und du siehst in Aragorns Augen, dass er so viel Respekt vor diesen Hobbits hat und es ist wahnsinnig geil. Die Szene gucke ich mir auch sehr gerne immer an. Die schaue ich auch gerne. YouTube. Die ist auf jeden Fall dabei. Und was ich denn als nächstes nennen muss, ist, und da flenne ich wirklich wie ein Baby, ist, wenn Frodo sich verabschiedet. Das, wenn Frodo sich verabschiedet, ist bei mir ganz krass vorbei. Weil, wenn du halt Sam siehst, und eigentlich ist ja Sam der heimliche Held von jeden Fall. Diesen Film. Also er ist der große Held eigentlich. Ja. Und der einfach komplett aufgelöst ist. Und das. Vor allem mussten die Szene ja dreimal drehen. Ist ja das Lustige. Wusstest du das? Nein. Die mussten es dreimal drehen. Weil, und die waren jedes Mal aufgelöster. Und keine Ahnung was. Und was ich dann auch, gleich noch sofort dran droppen muss, weil da weine ich auch jedes Mal. Ist, wenn Frodo und Sam schon an dem Hang des Schicksalsbergs sind und Frodo nicht mehr weiter kann. Frodo keine Kräfte mehr hat. Stimmt. Und Sam dann da kniet und dann sagt: Ich kann ihn nicht für dich tragen. Aber ich kann dich tragen. Und dann komm schon. Dann liegt er so. Und auch kannst du dich noch an den Geschmack von Erdbeeren erinnern, Meister Frodo? Und dann. Ich habe allen Gen-Geschmack vergessen und so weiter. Und dann, lass uns loswerden, ein für alle Mal. Und ein für alle Mal. Ich kann ihn vielleicht nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Genau. Und dann nimmt er ihn hoch und dann kommt die Musik wieder von dem Sam und keine Ahnung was. Und dann wie sie jeden Schritt wirklich, wo man jeden Schritt mitleidet und dann taucht dieser Gollum nochmal auf. Vor allem, und da gibt's halt auch eine Aufnahme, wo... Quasi Frodo bricht zusammen an dem Hang und Sam geht zu ihm und kniet sich zu ihm hin und dann guckt Sam so den Schicksalsberg hoch. Da gibt es eine super totale von diesem Hang. Und das ist als winzige Figuren, sind da diese beiden Hobbits. Und jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, denke ich nur, oh, die Armen, diese kleinen Gestalten, die irgendwie diese riesige Bürde tragen und die es irgendwie schaffen müssen und sie sind da an diesem Hang und sie sind so verloren und es ist und so. Dieses ewig weite Land liegt leer und da ist überhaupt nichts und alle haben sie dahin versammelt, damit sie da irgendwie durchkommen. Dass das Auge, der Blick des Auges weggelenkt ist. Und echt, diese erinnerst du dich an den Geschmack von Erdbeeren ist davor. Das ist alles so schlimm. Sorry, ich musste sofort noch was nennen, es tut mir leid. No. Und da sieht man die Meisterklasse von dem Peter Jackson, finde ich. Der Rede von Aragorn vor dem Schwarzen Tor ist auch wieder eine perfekte Rede, ist absolut fantastisch, so wo er die Klinge hält und haltet Stand Menschen des Westens und dreht sich um. Und auch wie das Schwarze Tor sich öffnet und er diese Rede halt in. Ich kannte die auswendig. Kenne ich gar nicht so genau. In euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, auch mich verzagen, wie soll der Tag mal kommen, wo der Mut der Menschen erlischt. Ach doch, klar. Ähm, wo wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht, doch dieser Tag ist noch fern. Die Stunde der Wölfe und zerschmetterter Schilde, in denen das Zeitalter der Menschen tosend untergeht, doch dieser Tag ist noch fern, denn heute kämpfen wir bei allem, was euch heilig ist, auf dieser Erde, sage ich, haltet stand, Menschen des Westens. Ja, in dieser geilen Rüstung, Andori die Flamme des Westens hoch und dann dreht er sich um. Und dann steht er doch schon so da und die Orks haben sie komplett umzingelt. Und auch wunderschöner Satz, wo ich auch hier, wo ich weiß, also da weint ich, aber da kommen mir die Tränen einfach, wo Gimli unten sagt, ich dachte nie, dass ich mal Seite an Seite mit einem Elb sterbe. Und Leolas sagt, wie wäre Seite an Seite mit einem Freund? Und Gimli sagt, ja, da hätte ich nichts dagegen. Ja. Und wo dann nämlich Aragorn in das Auge guckt von Sauron und dann sieht man das Auge und man hört das Aragorn. So, und dann geht er auf das Auge zu, dreht sich um und alle schauen ihn an und er sagt einfach nur für Frodo und dreht sich um und rennt weil los, ja. Jeder andere Regisseur, und das gebe ich dir schwarz auf weiß, hätte da nochmal eine Rede eingebaut, hätte da irgendwelche Flashbacks eingebaut, von denen das übertrieben hätte, aber dieses für Frodo ist so on point und so perfekt in diesem Augenblick. Und wie er dann lossprintet und wie Merry und Pippin die Ersten sind, die hinterher sprinten. Und dann rennen alle anderen hinterher. Ja. Und Aragorn, der komplett entfesselt ist. Und das, also da weine ich auch, ich war eigentlich den ganzen Film. Da weine ich auch jedes Mal. Das ist wirklich, wirklich, wirklich phänomenal. Also, phänomenal, ja. Anders kann man es sagen. Und dann kämpft Aragorn gegen diesen riesigen Troll und keine Ahnung was. Und was eigentlich sehr interessant ist, weil der Troll war ja eigentlich als Sauron. Wusstest du das? Stimmt. Ja. Wir haben den Troll dann später erst reingemacht, weil eigentlich sollte der Sauron in Menschengestalt erscheinen. Ja, ich fand's. Menschlicher Form. Es hat ja lange gedauert, bis ich mal den Extended Cut dann gesehen habe und hab dann gedacht, wird man Tom Bombadil sehen? Wird man irgendwie zum Beispiel ihn sehen oder wird das geändert sein? Und ich habe mich auch immer noch daran erinnert, dass es im dritten Teil, das Saurons Mund, wird er ja genannt im Deutschen, ne? Auftaucht und habe mich gefragt, was kommt da für eine Gestalt? Und im Extended Cut, der ist eigentlich auch gar nicht schlecht, dieser Auftritt. Ja, super, der ist super gut. Wie er dann auch einfach vorreitet und so Kopf abschlägt. Und das fällt dir auf, wenn du den nicht Extended Cut hast. Weil da reiten sie einfach nur zum Tor, er brüllt, das Tor geht auf und er rennt zurück. Und während der Rede siehst du das Blut an der Klinge von Andoril, der Flamme des Westens, weil er ihn geköpft hat. Und das ist, wird quasi im normalen Cut halt nicht erklärt. Und im Extended Cut siehst du dann, wieso da überhaupt Blut dran ist. Und sie haben ja aber die Szene rausgeschmissen, weil quasi dieser Effekt, nämlich dass Saurons Mund Mithril ihn halt hinwirft. Ja. Und damit quasi sagt, Frodo ist tot. Ja. Du weißt ja als Zuschauer, dass es ja nicht so ist. Ja. Weil du weißt ja, dass er noch lebt. Deswegen haben sie es rausgenommen quasi, weil es nicht zur Dramaturgie beisteuert. So. Und ich finde es so geil, wie einfach Aragorn so wütend, ihm einfach nur köpft. Ja. Und der dann sagt, ich glaube es nicht, ich will es nicht glauben. Ja. Und dann zurückgeht. Und wunderbar. Ach so schön konsequent, so einfach köpfen, ne? So vorreiten und den Redner da. Aber das Schwarze Tor generell, was es für eine Größe hat, was es für ein Scale halt einfach für, es ist so gewaltig und es ist dieser eigentlich so gut, Frodo und Sam gehen über Kirith Ungol über die Treppe, aber da kann man ja keine Armee rüberführen. So. Also das ist eigentlich so der einzige Weg nach halt Mordor rein, anders geht's nicht. Und dieses riesige Tor, ey, und Da erinnere ich mich, ich glaube, wirklich auch mit einem der unheimlichsten Sachen oder Orte überhaupt, oder überhaupt Szenen der gesamten Trilogie, fand ich damals. Es ist nicht Cirith Ungol, ne? Wo der Hexenmeister ist. Genau, wo die Nazgul herkommen, wo sie quasi die Treppe oben nehmen und Frodo ein bisschen drauf zuläuft. Wo auf die Stadt. Beiden Statuen sind, genau. Diese beiden. Das sind doch zwei Balrog-Statuen, so richtig sogar. Ja. Kann sein, ja. Genau, wo alles so grün leuchtet und so. Ja, ja, das heißt, Hexenkönig. Wie heißt es nochmal? Ne, es ist. Ist doch Angmar, oder? Nee, ist nicht Angmar. Nee, stimmt, Angmar war. Angmar ist diese verlassene Festung. Ja. dem Hobbit dann nochmal auftaucht. Nee, ist es Cirith Ungol? Es ist nicht Cirith Ungol. Warte, wir haben die Karte hier. Gut, kannst du schon mal weiterreden, ich sag's dir gleich. Okay. Glaubst du, es ist da eingezeichnet? Ich glaube, das sieht man hier irgendwo. Minas Morgul. Ja, natürlich. Minas Morgul. Gott, wieso weiß ich denn das nicht mehr? Ja, ich wusste das eigentlich. Wieso weiß ich denn nicht mehr Minas Morgul? Genau, traurig. Fand ich immer faszinierend. Und ich fand es auch mal schick, wenn man hier auf der Karte gesehen hat, dass da auch ein Mordor gibt, das Nurnenmeer oder so, was man jetzt im Film nicht sieht. Aber diese riesigen Weiten. Ja. Und Minas Morgul, genau. Und da liebe ich auch die Szene, wo dir das auch klar wird, wie groß diese Armee wahrscheinlich jetzt sein wird, die gleich Minas Tirith angreift, wo halt der Hexenkönig rausgeflogen kommt, brüllt und die Armee fängt an rauszulaufen und dann fangen sie an, diese Treppe hochzugehen und dann siehst du, wie sie so, keine Ahnung, zwei Tage später immer noch die Treppe hochlaufen und unten gehen immer noch Soldaten aus diesem Tor raus, weil du einfach denkst, ist der doch krank, also der ist komplett gestört. Und auch eine Szene, die, finde ich, zu oft unter den Tisch gekehrt wird, ist, wie Osgiliath eingenommen wird, weil es ist so richtig so Normandie-landungsmäßig, so Häuserkampf und so weiter. Stimmt. In diesen Ruinen halt irgendwie. Ja. Und wie die Armee sich auch so vorbereitet von den Orks. Und das ist alles schon fantastisch. Tolle und sehr unheimliche Szene, finde ich auch, fand ich auch noch. Denke ich jetzt gerade dran. Ist es im zweiten oder ist es im dritten? Ne, ich glaube, es ist im dritten, aber noch weiter vorne, wo sie durch die Totensümpfe wandern. Und überhaupt da die. Das ist im zweiten. Ist im zweiten. Ah, aber dann machen wir es jetzt. Das ist sogar in der vorderen Hälfte vom zweiten. Ja, kann sein. Ist egal. Aber die Totensümpfe sind auch toll, wie dann der eine Typ da hochgefahren kommt und Frodo fällt rein. Wird. Genau. Ja, klar. Auch gruselig. Da ist doch die Szene, wo Frodo Gollum nachts reden hört und sagt, du hattest meinen Namen, du warst mein Hobbit. Nee, er sagt nicht, du warst mein Hobbit, du sagst, du kamst von den Blablabla-Landen oder von Flussgebieten oder keine Ahnung was und Smeargol und dann guckt Gollum so, weil er sich daran erinnert ein bisschen. Erinnerst du dich noch, weil du gesagt hast, du liest die Bücher recht häufig, weißt du noch, wie die Szenen in den Totensümpfen sind? Sind die so wie im Film oder ist es irgendwie ausführlicher oder passiert da noch was anderes? Weil irgendwie habe ich da so ganz dunkle Erinnerungen, dass es doch abgewichen ist. Aber weißt du jetzt nicht mehr, ne? Vielleicht habe ich es aber auch zusammengeworfen dann mit dem Herr der Toten oder so. Eigentlich ist es peinlich, wenn ich etwas Falsches sage, so wie ich die lese. Ich glaube, dass da nichts anderes. Okay. Also vielleicht was ein bisschen ausgedehnter, so, aber mir fällt jetzt nichts Spontanes ein, wo ich sage, die waren war was ganz anderes. Okay. Nee. Was ich auch noch sagen muss, welche Szene mir im Kopf geblieben ist auf ewig, ist wie Gandalf das erste Mal in Minas Tirith reinreitet. Und du hast diese riesigen Fahrten, wie er so die ganze Ringe hochreitet und so weiter. Das ist pure Gänsehaut, auch wo man Minas Tirith das erste Mal sieht. Die Minas Tirith und die Stadt der Könige. Ja, stimmt. Oh Gott, wie krass ist das denn? Viel zu krass, Mann. Eine Stadt im Berg. So mit dem weißen Baum, der oben ist, den Pippin gesehen hat, als er den Palantir angefasst Palantir, hat. Genau. Genau, Palantir hießen sie. Und warte mal, Tiaradrim kommen. Ich gehe noch gerade mal die Schlacht von Minas Tirith durch Grond hatten wir. Ja, traurig fand ich auch immer im zweiten Teil schon. Jetzt nochmal ein Rückblick. Jetzt kommen wir zu den traurigen Szenen. Wo Theoden an Theodrits Grab sitzt. Und sagt, kein Vater sollte seinen Sohn zu Grabe tragen. Genau, da habe ich auch schon mitgeheult. Der Satz ist auch so, der ist so wahr. Irgendwie, der bringt es auf den Punkt, der ist so wahr und der ist so traurig. Und dann gleichzeitig, wie Gandalf dann noch sagt, er wird den Weg in die Hallen eurer Väter finden. Ja. Finde ich immer toll. Weißt du, wo der Schauspieler von Theoden noch mitgespielt hat? Ich habe den 2-3 Mal irgendwo hier und da gesehen, aber mir fällt nichts ein. Ne? In einem Film hast du ihn auf jeden Fall gesehen. Ja, ich meine, ich habe ihn in mehreren gesehen, aber ich weiß nicht wo. Titanic. Ah, das ist zu lange her. Das ist der Kapitän. Ach so, Theoden. Ja. Hat er da Bart? So ein Mundbart hat er da. Obwohl, nee, ich glaube so und hier so ein bisschen. Ja. Aber ich finde den Schauspieler von Theoden fand ich schon immer toll, auch im Film. War auch immer wie einer meiner Lieblingscharaktere. Ja. Wir haben irgendwie noch nie über so Eowyn geredet, die auch den Hexenkönig tötet und so weiter. So das Frauchen der Serie. Ja, stimmt. Daneben Arwen da, aber wobei das sind ja mal wirklich die Szenen mit Aragorn zusammen. Hm. Der Arwen ist ja so ein bisschen Mittel zum Zweck. Aber Eowyn finde ich auch so. Eowyn ist irgendwie schon eine starke Frau und das ist irgendwie ganz cool, weil meistens regen mich starke Frauen auf, weil das nicht klar. Also, das ist wahrscheinlich voll das sexistische Kommentar, aber weil es halt irgendwie nicht glaubwürdig rüberkommt. Das ist so, also wenige Frauen bekommen es hin, eine starke Frau zu spielen. Sehr wenige. Hast du mal Sons of Anarchy gesehen? Nee. Zum Beispiel die Mutter da oder so Sigourney Weaver bekommt es hin. Emily Blunt kaufe ich es ab in Edge of Tomorrow zum Beispiel, falls du den gesehen hast. Ich glaube auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Oh, ja. Warte mal. Starke Frauencharaktere, was gibt's denn da noch? Ja, aber um kurz zu sagen, ist natürlich, obwohl das auch schon wieder der Hexenkönig, wo sie dann am Ende das Messer da reinrammt. Ich bin kein Mann. Genau. Und wie er sich dann zusammenzieht, fand ich auch toll, toll gemacht. Und diesen Impuls, das es dann nochmal gibt. Ja. Ich überlege gerade. Aragorn und Seite in die Totenwege reingehen. Was übrigens lustig ist, dass da, wo sie durch diese weißen, so tot aussehenden Berge reiten, das ist eine Szene, das ist eine Location, die hatten sie auch schon benutzt für Braindead, einen alten Film von Peter Jackson. Braindead oder es gibt zwei Anfangshorrorfilme von Peter Jackson. Einer heißt Braindead und andere heißt Blablablub. Keine Ahnung, wie der heißt. Aber vor allem seine allerersten Filme haben sie da schon mal gedreht und das siehst du auch volle Kanne, wenn die da quasi wieder sind. Ja, auf jeden Fall. Fand ich eigentlich auch immer schick. Da hätten sie noch ein bisschen mehr eigentlich im Reich der Toten machen können. Obwohl, dann hätte man es nicht mehr in den Film reingebracht. Dann hätte der Film 80 Stunden gedauert. Ja, ich meine, der Film ist ja jetzt schon einfach das Längste, was es gibt. Ja. So ungefähr. Ich glaube tatsächlich, ich glaube, Herr der Ringe, des Königs Extended Cut ist, glaube ich, längst, was es gibt. Was ich immer... 4:12, glaube ich. Ich glaube, es gibt länger. Was ich immer fast ein bisschen schade fand... was sie im Film komplett weggelassen haben, obwohl es auch so stimmig ist, war die gesamte Endschlacht im Auenland, beziehungsweise die Kämpfe, die da noch abgehen. Die habe ich nicht mehr so komplett konkret in Erinnerung, aber ich weiß, dass die sich ja da auch nochmal, oder es wird dann zumindest rückblickend gesagt, dass die ja da auch... Das Auenland brennt und so genau, weiter. Genau, und die sich dann auch nochmal wehren, Aufstände gegen Saruman und so weiter, der da auch nochmal irgendwie auftaucht. Und stirbt der im Buch nicht auch irgendwo anders? Der stirbt im Auenland, ne? Ja, der stirbt auf der Tür bei Isengard, wie es im Film ist. Genau. Ja. Der stirbt dort tatsächlich irgendwo. Aber so, da bin ich auch ganz ehrlich, da haben sie einfach die klügste Entscheidung gemacht, weil noch was wäre zu viel gewesen. Also der Film hat Unglaubliches geschafft, es so weit zu tragen, aber noch ein Ding wäre zu viel gewesen. Naja. Einfach. Und das haben sie schon richtig gemacht. Ich weiß, so viele Leute sagen, der Film hat 19 Enden und so weiter. Aber ganz ehrlich, das musste sein, aus meiner Sicht, weil du brauchst diesen Abschied mit jedem Charakter. Du hast ja nicht mal einen Abschied mit jedem Charakter. Nee. Du siehst nicht, was Legolas und Gimli dann machen. Genau. So, aber das, was alles da war, das war alles notwendig. Ja. Und es war auch alles gut. Nee, ich fand's hinterher eigentlich auch ganz, ganz schick. Wobei ich immer gedacht habe, sie machen es bestimmt, weil sie es ja im ersten Teil wahrscheinlich vielleicht auch noch überlegt hatten, das zu machen, weil Sam ja auch das Auenland brennen sieht. Bei Galadriel habe ich gedacht, okay, machen sie bestimmt, wie sie dann da unterjocht sind. Und wird im Buch Saruman von Grima Schlangenzunge? Glaub nicht. Erstochen? Okay. Glaub nicht. Ja. Naja, und über einen Extended Cut, da sind halt auch schöne Szenen drin. Bei einigen kann man sich denken, warum sie mit rausgenommen haben. So. Aber ja, ein paar Sachen müssen einfach nicht drin sein, um den Plot des Films voranzutreiben. So. Genau. Aber sind sehr schöne Extras, die man gerne nimmt. Ja. Sagen wir mal so. Ja, ich glaube so durch die ganz großen Szenen. Naja, es gibt so viel. Man kann auch bei Frodo, wie er da durchstolpert, bei Kankra und das Licht findet. Und wir haben gerade null über Kanker geredet. Und sich noch da rausschlägt und dann da rumliegt und Kanker fand ich mal lässt. Widerlich. Boah, ja, widerlich. Klar. Das war das schlimmste, super eklig. Schlimmste Kreatur. Ja. Und überhaupt, wie er da reinsticht und. Oh. Ja. Was auch eigentlich interessant ist zu wissen, dass quasi die ganzen Spinnen, die man in dem Hobbit-Film sieht, sind ja quasi die Kinder von Kanker. Das wusste ich in dem Fall nicht, dass es richtig. Das sind die Kinder von Kankra. Ah. Ich wusste nicht, dass die direkt nur verwandt sind. Da sind sie ja im Düsterwald, ne? Als die Spinnen da kommen, ja. Das ist korrekt. Mhm. Aber das sind die Kinder von Kankra. Wobei, ich habe die jetzt aus dem Hobbit gar nicht mehr so vor Augen. Die waren in Herr der Ringe, Kankra war schon widerlicher. Viel widerlicher. Also, die war ja auch so richtig behaart. Genau, genau. Auch größer, ja. Nochmal ein ordentliches Stück. Ja. Ja. Nee, Kankra war schon. Jedes Mal, wenn ich über Kankra rede, rege ich mich darüber auf, wie jämmerlich billig J.K. Rowling einfach Aragog kopiert hat aus Kankra. Ja, das ist so lächerlich. Also wirklich. Wobei Aragog ich auch ziemlich gut gemacht fand, so von der Art. Oder beziehungsweise diese gesamte Szene, wenn ich an den zweiten Teil denke, denke ich an den Spinnenwald. Mhm. Weil ey, komm, aber Kankra war aber achtmal ekliger als Aragog. Aragog mit diesen Augen da, diesen matschigen Augen. Mhm. Und dann diese Spinnen, die sich darunter lassen, fand ich schon auch schick gemacht. Wobei es halt von Kankra kommt. Bei Kankra ist dieser Kampf dann mit diesen Klauen, wie er die dann auch noch so hält. Und diesen acht Beinen, die immer so. Genau. Und diesen Stachel, der. Ja. Ist schon top. Ich glaube echt. Also ich könnte es noch 2 Stunden. Ja, eine Szene noch, die natürlich auch toll ist, ist wie Smergol oder Gollum am Ende den Ring wieder in der Hand hat, nachdem man den abgebissen hat, man noch den Kampf zwischen den beiden sieht, so, ne? So weit weg und gleichzeitig ziemlich nah. Und er den in die Höhe hält, in die Kamera und es fährt um ihn rum und er hat so den Glücksmoment überhaupt und fällt dann mit dem Ring rein. Auch schön gelöst. Er stirbt ja quasi sogar glücklich. Genau. So ungefähr. Also. Ja. Und wie Frodo denn da auch hängt und Sam sagt, wie hieß er mal? Nochmal die Frage. Na, Frodo hängt am genau. Schicksalsberg und Sam ist oben. Lass nicht los. Ja, aber sein Wehe, wenn du los bist. Ja. Und dann bitte. Und dann greift er nach ihm. Und dann auch diese Szene, wo Sauron quasi stirbt und Barad-dûr zerbricht und alle schauen nur und kommt diese Druckwelle. Fandst du das eigentlich, obwohl ich es jetzt gar nicht fragen will, weil wir eigentlich nur über die schönen Szenen geredet haben, aber fandst du das gut gemacht oder gut gelöst, dass der Turm einstürzt und dass das Heer wegbricht quasi in den Boden? Ja. Ja, doch schon. Ich finde es rückblickend, ich habe mich damals dran gestört, weil es für mich absurd war, dass wirklich nur das Heer wegbricht so, ne, und die anderen bleiben unberührt. Finde es aber auch gut, weil es wäre einfach unpassend gewesen, wenn sie danach noch weiterkämpfen müssen. Ich bin immer auch ganz ehrlich, ich meine, wir sind da in einer Fantasy-Welt. Ja, ja. Und wenn man sagt, das ist unlogisch, dass nur die wegbrechen, das ist eine andere Welt. Da kann alles passieren. Da können, wenn du willst, können dann Nazis und Dinosaurier angeritten kommen. Und das ist plausibel, weil es ist eine Fantasy-Welt. Es kann alles passieren, was der Autor für als richtig erachtet. Mhm. Aber genau das fand ich bei Herr der Ringe immer so schön, dass es nicht willkürlich wirkte. Das wirkte schon alles immer sehr stimmig. Das war so das Einzige, wo ich mir gedacht habe, naja. Ey, wenn das die Regeln des Universums sind, dann sind das so die Regeln des Universums. Ja. Ne? Ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich über Herr der Ringe gesprochen. Also ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden lang weiterreden und jeden Satz im Detail wiederholen. Ja. Aber ich glaube, wir haben es einigermaßen gepackt. Und genau, und falls ihr mehr davon hören wollt oder falls ihr wollt, dass wir auf bestimmte Sachen eingehen, dann schreibt uns an über unseren Blog und dann können wir uns beschäftigen. Also bestimmt gerne nochmal mit. Dann setzen wir uns nochmal hin. Genau, mit einzelnen Sachen. Ansonsten würden wir jetzt sagen, wir machen dann bestimmt nochmal über ein Hobbit. Mhm. Und da reden wir auch nochmal drüber, was ich mit den 10 Euro gemacht habe, die ich bei der Wette gewonnen habe. Ja. Weißt du, was wir beide eigentlich mal machen könnten? Das wäre eigentlich lustig, wenn wir uns hinsetzen mit den 3 Extended Cuts und einfach einen Audiokommentar drüber machen über die Extended Cuts. Weil ich glaube, es wird aus 8 Stunden Wein. Und zwar schon, oh, es ist gut sein. Aber dann nehmen wir die anderen beiden noch dazu, so quasi, um direkt zur Erstlingsreaktion. Nee, ganz ehrlich, wenn Stefan neben mir sitzt und sagt, der ist daran so toll, stimmt, dann will ich ihn schlagen. Ja, das stimmt auch, ja. Du hast wirklich recht. Nee, das muss ich genießen. Das geht nicht anders. Und ich weiß noch, wie ich in der Vergangenheit, auch wenn ich es irgendwie meiner Freundin von mir gezeigt habe oder sowas, und die es nicht toll fand, da war ich sauer. Da war ich wirklich sauer. Da wollte ich nicht mehr mit ihr reden für einen Tag oder sowas. Da war ich wirklich enttäuscht von ihr menschlich. Was ihr dann einfällt, dass sie das nicht toll findet. Aber ich finde, um abschließendes Wort zu sagen, Herr der Ringe ist ein Meilenstein, das seinesgleichen sucht. Ich denke, ich werde zu meinen Lebzeiten keinen besseren Fantasy-Film oder vielleicht so generell Film sehen. Kein Film werden wir öfter sehen als diese ja. Trilogie. Und ich freue mich darauf, meinen Kindern es vielleicht mal zeigen zu können. Ja. Und wenn ich irgendwann mal an Krebs erkranke und kurz vorm Sterben bin, fliegt mich ins Auenland und da will ich bitte begraben werden. Sage ich ganz ehrlich. Und ich glaube, damit sind wir raus, oder? Ja. Dann ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Haut da rein. Ciao, ciao.